Der Sohn des Himmels. Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Kuang Xiu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Werb. Fünfter Teil. Periode Kuang Xiu. Jahr, Mond und Sonne. Endlich hat der Hof auf seiner Reise in die südlichen Provinzen nach 53 Tagen die Hauptstadt des Westens, Xianfu, erreicht. Ein majestätischer Einzug. Sehr, sehr majestätischer Einzug. Oh ja. Damit den begeisterten Ehrfurchtsbekundungen entsprochen werde und um sie nicht zu enttäuschen, hat die Kaiserin-Witwe beschlossen, dass der Kaiser nun wieder seinen Platz in der gelben Sänfte einnehme. Das Doppel an seiner Stelle wurde aufgefordert, sich so gründlich zu verstecken und das Aussehen zu ändern, dass in ihm keine kaiserliche Erscheinung mehr zu erkennen sei. Doch ist ihm, wegen der Rolle, die er zu spielen hat, verboten, sich als Kuli, als Eunuch oder als Frau zu verkleiden. Der Kaiser und die Kaiserin-Witwe und ebenso die junge Kaiserin und alle Konkubinen haben ihre Wohnung im Palast des kaiserlichen Statthalters bezogen. Der Kaiser hat also gleich Prinzessin Sai Yu seiner Erinnerung gewürdigt, die zu sich zu rufen während der Reise ihm Umstände und Schicklichkeit nicht gestattet hatten. Periode Kuang Xiu. Untertitelst. Gesagt wird, dass Prinzessin Sai Yu beim Aufbruch von der Hauptstadt des Nordens in der Eile vergessen worden sei. Lichtheller Jade. Die fremden Teufel. Was aber ist mit den Personen des Palastes geschehen, die dort geblieben sind? Keiner kann Auskunft geben. Nichts ist darüber in Erfahrung zu bringen. Wollen sie nicht. Oder können sie nicht. Wer weiß. Unruhe ergreift ihn. Den Kaiser. Was spricht er? Spricht er. Rückkehren zur Hauptstadt. Rückkehren? Auf dem schnellsten Weg. Aber Nachrichten müssen noch abgewartet werden. Untertänigst. Sprich. Der bewundernswerten Geschicktheit von Prinz Kong ist es zu verdanken, des Lobes ist er würdig, dass unter den gegebenen diffizilen Verhältnissen dem Reich nichts Schlimmes noch Schändliches zugestoßen ist. Aber was ist mit denen, die im Palast geblieben sind? Untertänigst. Sie wissen es nicht. Wollen Sie es nicht? Sie können es nicht. Sturz von Herrschern, Verlöschen von Reichen. Größe des Ruhms. Flucht von Hofdamen mit wirrem Haar. Eskorte der unaufhörlichen Nachfolge. Da seht sie. Ein langer Marsch über die gelbe Erde. Klirren von Äxten. Untertänigst. Neueste Nachrichten sagen, der Hof werde in der Hauptstadt des Nordens voller Ungeduld wieder erwartet. Periode Kuang Xiu. Der Hof hat sich wieder auf den Weg nach Norden begeben. Wieder herrscht die wahre Rangordnung und der Kaiser hat seinen Platz in der gelben Sänfte genommen. Die Kaiserin-Witwe trägt nicht mehr das Kleid aus blauem Kattun. Der Winter steht unmittelbar vor dem Ende. Bald ist die Wiedergeburt des Jahres zu feiern. Der Kaiser hat heute seine Sänfte verlassen wollen und schwankend ein paar Schritte auf der Straße gemacht, als sei er von Schwindel ergriffen. Die Soldaten der Eskorte drängten sich in dichten Reihen zu beiden Seiten der Straße und verstellten die Sicht. Der Kaiser verlangte, dass sie beiseite gingen. Man war gerade bei Hot Choi angekommen, an dem Ort, der sich am höchsten über die Ebene erhebt, und nun schaute der Kaiser, wie oben vom Hügel der Betrachtung, die gelbe Erde in ihrer ganzen Größe. Und als er wieder in seine Sänfte stieg, erschöpft von dem Gesehenen, trat ein Bettler ohne Zopf, mit schamlos struppigem Haar, bar jeder Würde eines Sohns der Han, ganz nah, trotz der Gegenwart der Soldaten, an ihn heran. Der Kaiser wusste nicht, was tun, denn ein derartig schändlicher Anblick bot sich seinen Augen zum ersten Mal. Er hat sich in seine Sänfte zurückgezogen und längere Zeit nicht mehr gewagt, nach draußen zu sehen. Heute habe ich das nackte Grauen gesehen. Dieser Mensch, von dem ich nichts wusste. Gibt es noch andere wie er? Jetzt muss ich die Augen öffnen. Als Sieger komme ich in meine Hauptstadt zurück. Wir werden dem Beispiel der Vorgänger folgen, in dem, was sie Großes vollbrachten. Doch nicht, wie man es von mir verlangte und ich es anfangs für richtig hielt. Ich werde sehen, was hinter den Mauern ist. Ich werde es zu erreichen suchen. Ich werde endlich regieren. Unwillentlich habe ich getan, was meine Ahnen taten, wenn sie die Länder ihres Reichs besuchten. Wer würde jetzt noch wagen, mir sich zu widersetzen? Ich kehre zurück und trete von neuem die Herrschaft an. Offen steht meiner Person der Palast. Und ich eile herbei, und da ist meine leuchtende Jade und das duftende Wasser. Periode Guangxiu. Vorabend der Ankunft in der Hauptstadt des Nordens. Auf höchste Anordnung hin ist ein Erlass verkündet worden. Aufgrund der von den Fremden, die noch Gäste der Hauptstadt sind, erbetenen Rücksichtnahme, wird der Einzug des Hofs nicht von Süden her und tagsüber stattfinden, sondern um die Zeit der tiefsten Nacht von Norden und durch das hintere Tor. So geschehe es. Periode Guangxiu. Der Kaiser ließ gleich nach Ankunft in seinen Gemächern Prinzessin Sai Yu zu sich entbieten. Während des Wartens sah er sich voller Freude in der ihm vertrauten Umgebung um. Denn rasch ist der Palast wieder hergerichtet worden. Die Prinzessin ist da. Der Kaiser sieht sie nur flüchtig an. Wer ist das? Ich kenne sie nicht. Sie ist alt. Ohne jede Grazie. Ich habe Prinzessin Sai Yu gerufen. Sie ist es nicht. Aber ich will sie sehen. Der Eunuch Chang hat sich erinnert, dass der Kaiser wohl vor der großen Reise zum Besuch der südlichen Provinzen oft geruhte, eine Dame und immer dieselbe aus dem Gefolge der ehrwürdigen Kaiserin-Witwe bei sich zu empfangen. Ihr Name wird in der offiziellen Liste des inneren Palastes nicht mehr geführt. Aber ich will sie sehen. Der Eunuch Chang konnte, ungeachtet seiner untertänigsten Nachforschungen, nicht feststellen, wo die ehrenwerte Konkubine sich gegenwärtig aufhielt. Sie ist, da nicht vom unmittelbaren Gefolge der Kaiserin-Witwe, beim Aufbruch des Hofs zur Reise nicht mit dabei gewesen. Zweifellos wird sie bei Verwandten Zuflucht gefunden haben. Also suche man nach ihr. Periode Guangxiu. Umgehend haben die Fremden, nicht ohne Eleganz und Höflichkeit, noch einmal darum gebeten, den Kaiser bewundern zu dürfen, um zweifellos wissen zu wollen, ob die Reise glücklich verlaufen sei. Man kann ihnen diese Gunst nicht verweigern. Prinz Kong hat ihr seit neuem zivilisiertes Benehmen hervorgehoben, unterstützte ihr Ersuchen und hat die Billigung von oben gefunden. Untertänigst ist daran zu erinnern, dass man nicht umhin könne, sie zu empfangen. Wenn der Sklave den Herrn um eine unpassende Begünstigung bittet, ist es ein Gnadenbeweis, sie ihm gegebenenfalls zu verweigern. Diese Möglichkeit besteht nicht mehr. Eine höchste Audienz im Palast der Großen Harmonie ist bereits zugesagt, abgesprochen, schlicht unumgänglich. Wir werden nicht erscheinen. Es sind keine Barbaren mehr. Dann vielleicht, wenn sie zur Übergabe der Tribute kommen. Sie sind keine Tributpflichtigen mehr. Warum verteidigt der hier mit einem Mal diese Teufel? Man darf sie nicht mehr Teufel nennen. Wer verbietet das denn? Sie selbst verbieten es. Periode Guangxiu. Der Kaiser schlief noch zur Stunde der großen Ratsversammlung. Entgegen den Anordnungen hat ihn niemand darauf aufmerksam gemacht. Doch schien ihn die Vergesslichkeit nicht zu kümmern und er ließ zu einem Ausgang rüsten. Der Drachenthron hat den Weg zu den drei Seen und zum Südpalast genommen. Am Ufer des Sees in der Mitte hält der Zug an. Der Kaiser steigt von seinem Sitz herab. Im Widerspruch zum Zeremoniell. Beschwingt schreitet er dahin. Im Frühlingswind flattern seine Gewänder. Auffliegt der gelbe Staub. Unterwegs schlossen sich andere Eunuchen dem Geleit an, um durch ihre Zahl den fehlenden Pomp zu ersetzen. So gelangte der Kaiser, immer nach Süden schreitend, endlich an das Südmeer, das in Gegenwart seiner Person zu erwähnen bis zu dieser Stunde keiner gewagt hatte. Dort blieb er stehen und drehte sich um zu seinem Gefolge. Warum kommen heute diese Leute alle hinter uns her, die sich früher hier durchaus nicht sehen ließen? Der Kaiser überschreitet die Brücke. Die neue Brücke zur Insel mit dem Palast der Abgeschiedenheit. Unversehrt und mit verschlossenen Toren. Der Gebieter steigt die 6 Stufen empor. Längst sind die Wasseruhren ausgetrocknet. Man möge die Wasseruhren von Neuem tränken. Der Kaiser durchschritt die leeren Säle, bis er zu den Privatgemächern kam. Auch sie waren leer. Alle im Gefolge bewahrten tiefstes Stillschweigen. Der Kaiser betrachtete eingehend das Bett, wie es war, kalt und seiner Kissen entblößt. Dann lauschte der Kaiser der Einsamkeit und atmete die vollkommene Stille. Und plötzlich drehte er sich um, verließ den Palast der vergangenen Meditation und kehrte in den Palast der Gegenwart und der guten Regierung zurück. Periode Quang Siu. In der Nacht zur Stunde der dritten Wache hat man den Kaiser sprechen hören. Wasser, kalt und schwer. Schweres Wasser, kaltes Wasser. Kalt unter der Erde. Der Chronist hat sich in Erwartung eines kaiserlichen Ausspruchs ehrfürchtig dem Lager des Schlafenden genähert. Er allein, um seines schrecklichen Amtes willen, blieb wach. Tief ist das Wasser unter der Erde. Tief ist das Wasser unter der Mein Erde. Schluchzen ist zergangen, mein im, Schluchzen Brunnen ist meines zergangen Mundes. Im Brunnen meines Mundes. Zergangen ist mein Blut von der Farbe des Wassers. Die Worte des Kaisers erscheinen in jeder Hinsicht befremdlich und enthalten keinerlei Anspielung auf bekannte Texte, erinnern in nichts an einen traditionellen poetischen Rhythmus. Periode Quang Siu. Am Tag nach dieser Nacht, zur dritten Abendstunde. Der Kaiser ist nicht aufgewacht. Vorüber die Stunde der großen Ratsversammlung. Vorüber die Stunde der Verlesung des Protokolls. Die Stunde des Mittagsmahls. Die Stunde der Muße. Und die des abendlichen Essens. Der Kaiser wacht nicht auf. Der Großeunuch hat Ärzte und Astronomen kommen lassen und die hochehrwürdige Mutter in Kenntnis gesetzt. Sie konnte sich erinnern, dass in der Jugend häufig auch solche langdauernden Zeiten von Schlaf für das Gleichgewicht seiner Körpersäfte nötig waren. Zur vierten Abendstunde wachte der Kaiser dann auf. Rüstet für den Ausgang zu Tagesbeginn. Zu erstaunt über einen derartigen Irrtum sagt keiner ein Wort. Keiner widerspricht ihm. Keiner klärt ihn auf. Dämmerung. Zwielicht. Zweideutig. Doppeldeutig. Hat denn der Herrscher nicht auch die Macht, durch Mischung von männlichem und weiblichem Morgengrauen aus Abenddämmerung zu machen? Ja, wie zu Tagesanbruch flogen seiner Sänfte die schwarzen Vögel des Palastes voraus. Wie ein Prinz, der zu seiner zärtlichen Geliebten aufbricht, freudig erregt, schnelle Boten vorausschickt, um ihr mitzuteilen, ich komme. Schon bin ich da. Hier bin ich. Warum lässt der Kaiser plötzlich anhalten? Warum sieht er mit verstörtem Blick nach Westen? Wie wohl tut dieses Erwachen nach der Nacht? Sein Blick folgt dem Flug der schwarzen Vögel steil in die Höhe. Sie verschwinden in der Nacht des Himmels. Der Kaiser war unmittelbar neben einem tiefen Brunnenloch ohne schützenden Mauerrand stehen geblieben. Da ist der Eunuch Chang, trotz des Verbots auf ihn zugestürzt, um den Ärmel zu greifen und zurückzuziehen. Aufgeschreckt schaut der Kaiser um sich. Da sind Pfosten aus Holz. Gerade erst zugerichtet. Der Lack ist noch frisch. Dunkelrot und blau und grün. Eckpfeiler für einen Triumphbogen. Versteckt unter dem zierlich geschwungenen Dach eine Inschrift. Im Auftrag der höchst ehrwürdigen Kaiserinwitwe. Er verneigt sich in tiefer Ehrfurcht. Wie immer bei ihrer Nennung. Weiter reichte das schwache Licht der Laternen nicht. Enttäuscht wandte der Kaiser sich um nach Osten und sah, wie eine große Wolke im Gegenschein der Sonne wie leuchtend gelbes Licht glänzte. Der Tag bricht an. Löscht also die Lampen. Eunuch Chang flehte den Kaiser an, er möge nicht länger noch verweilen. Der Kaiser, dessen Blick mit einem Schlag die eingetretene Finsternis durchdrang, richtete sich hoch auf und entzifferte die Inschrift. Zur Erinnerung an die Palastdienerin, deren vollkommene Tugend das Wasser des Todes trank, um der Schmach zu entgehen. Zur Erinnerung an das Beispiel einer makellosen Reinheit, die aus Versehen im Palast zurückgeblieben, den endgültigen Sturz in die Tiefe, den Artigkeiten der Eindringlinge vorzog. Nach dem Willen und aus Zuneigung der ehrwürdigsten Kaiserinwitwe erhebt sich der Bogen hier zur Weihe des Brunnens, der sie aufgenommen hat. Und nennt ihre Familie, die Sahonala hieß, und ihren Blumennamen Zayu. Das ist doch genau der Name, welchen der Kaiser gleich nach der Rückkehr begehrt hat. Was beugt sich und beugt sich der Kaiser weit über die Tiefe des Brunnenlochs? Periode Guangxiu, am folgenden Tag. Schon früh im Morgengrauen, Verlesung des neuen Protokolls vor dem Kaiser. In kluger Voraussicht und aus Wohlwollen für ihren Sohn, der mit Rücksicht auf seine Gesundheit während der letzten Jahre den Staatsgeschäften fernblieb, wies die Mutter des Reichs auf die wichtigsten Fragen hin, auf die der Kaiser eine Antwort zu geben hatte. Es empfiehlt sich, Sie reden zu lassen, wie Sie wollen. Auf keinen Fall den Dolmetscher die Übersetzung wiederholen lassen. Keine Zeichen von Ungeduld zu zeigen. Dann möge der Kaiser sich voller Anteilnahme nach dem fremden regierenden Königen erkundigen. Mit Sätzen wie: Haben Sie die Güte, den fremden Herrschern die Freude mitzuteilen, die ich empfinde, den Frieden zwischen uns nun wiederhergestellt zu sehen? Oder Ähnliches. Am besten genau in diesen Worten. Das sind die Worte der Mutter des Reichs. Wir werden nicht erscheinen. Schickt den anderen hin. Möge der Kaiser bedenken, dass die Fremden seine Person sehr wohl kennen und sich nicht würden täuschen lassen. Der Kaiser ist bleich geworden und wäre fast hingestürzt. Ausgestreckt auf ein Bett, ohne ein Lebenszeichen, ohne ein Wort, hat man ihn untertänigst mit den Prachtgewändern für die große Audienz bekleidet. Eunuchen nahmen ihn in ihre Mitte und brachten ihn zum Saal der großen Harmonie. Er hat sich ganz allein auf dem Sitz des Throns halten können. Der Kaiser hat die Sätze gesprochen, die gesagt werden mussten. Nun ist es Nacht. Dann kehrt er zurück in seinen Palast. Nun ist es Nacht. Wieder hat der Kaiser sich den Bräuchen des ewig gleichen Tags ergeben. Nun werde es Nacht. Am späten Abend hat man ihm einen Pinsel gereicht. Ich weiß sehr wohl, warum die Nacht hereingebrochen ist. Und der Kaiser geruhte, seinem Pinsel entfallen zu lassen? Kaiserlicher Erlass von Kaiser Tianlong. Trotz unseres erlauchten Wohlwollens bedrängen die Kaufleute nun schwer unsere Küsten. Es wäre höchste Zeit, sie wieder dahin zurückzuschicken, woher sie kommen, oder aber sie ins Meer hinauszutreiben. Ehrfurcht und Gehorsam. Aus der Periode Tianlong. In einer feinsinnigen Anspielung hat der höchst feinsinnige Kaiser die Worte seines Vorfahren Chongchen entlehnt, um einen vertraulichen Gedanken auszudrücken, dem sein Verhalten widerspricht. Der Kaiser hat lange nachdenklich diese Zeichen Tian und Long betrachtet. Oh ja, wir haben noch 42 Jahre zu leben. Welch lange Regierungszeit. Im 60. Jahr werden wir dem Thron entsagen. Wir wollen nicht länger regieren als unser Ahn und Vater. Die Eunuchen haben, unter dem Vorwand, das Siegel zu setzen, rasch den posthumen Erlass fortgebracht, um ihn der ehrwürdigen Mutter vorzulegen. Die Zensoren werden sich zu dem Tatbestand äußern müssen, dass ein Herrscher im Namen seiner Ahnen spricht. Periode Kuang Siu. Der Kaiser hat die Konkubine Kuai fast nicht bei sich eingelassen. Wir haben doch schon einmal Bekanntschaft mit euch gemacht, nicht wahr? Nur unter welcher Regierungsdevise? Zu welcher Zeit glaubt ihr denn zu leben? Sie wirft sich zu Boden, erhebt sich und verschwindet unbemerkt. Da tritt eine andere vor, eine Dienerin bloß. Ihr Name ist im Verzeichnis nicht aufgeführt. Es trägt diese Person den in der Geschichte berühmten Namen Sichi. Sie erweckt tatsächlich den Schein einer Art Grazie lang vergangener Zeiten. Die neue Leidenschaft ist schnellstens der ehrwürdigen Kaiserin-Witwe mitgeteilt worden. Sie hat ihre Freude darüber kundgetan und verfügt, dass die Zahl der Gespielinnen erhöht werde. Es sei durchaus nicht angemessen, dass die großen Qing, während die früheren Herrschaftshäuser über bis zu mehrere Tausend verfügten, sich auf einige wenige beschränkten wie arme Leute. Sie ordnete an, dass allen Wünschen des Kaisers in dieser Hinsicht und auch seiner neuen Liebe zu historischen Sachen zuvorkommend zu entsprechen sei. Periode Kuang Siu. Der Chronist hat von der höchst ehrwürdigen Mutter ausdrückliche Anweisungen erhalten, Nacht für Nacht beim kaiserlichen Lager zu wachen, hinter einem Wandschirm verborgen, wo ihm, ohne das Missfallen des Kaisers zu erregen, nichts von den wirklich großen geschichtlichen Momenten entgehen kann. Was aber bedeutet dieses langwährende Verweilen bei der Geschichte anderes, als dass alle Geschichte in seiner Person zusammenläuft? Von Geschlecht zu Geschlecht. Von Epoche zu Epoche. Wie auf dem Theater. Wiederholen sich die Handlungen, verbinden und ereignen sich. Suche nicht anderswo, was du in Händen hältst. Wende die Augen nicht ab, wenn du siehst. Sie hörten Der Sohn des Himmels, Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Kuang Siu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Werl. 5. Teil. Kaiser Kuang Siu 1875 bis 1908, Matthias Hase. Seine Tante, die Kaiserin Witwe Cixi, Gustl Halenke. Prinz Kong, einflussreicher Staatsmann, Dieter Eppler. Und Nicole Bogut, Edgar Hoppe, Günter Lampe, Peter Lieg, Matthias Pognier, Bodo Primus und Charles Wirz. Musik Su Wagner, Feng Xia und Chen Fang Chang. Ton Udo Schuster, Schnitt Regina Kraus, Regieassistent Stefan Klavitter, Hörspielbearbeitung und Regie Peter Michel Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1993. Dramaturgie Ursula Ruppel.